Folgendermaßen sollst du mit ihnen verfahren, um sie zu weihen, damit sie mir Priesterdienst tun. Nimm einen jungen Stier und zwei fehllose Widder, ungesäuertes Brot und ungesäuerte, mit Öl gemengte Kuchen, sowie ungesäuerte, mit Öl bestrichene Fladen, aus Weizenfeinmehl sollst du sie herstellen. Hierauf sollst du sie in einen Korb tun und sie in dem Korbe darbringen, dazu den Fahnen und die beiden Widder. Aaron aber und seine Söhne lass an den Eingang zum Offenbarungszelt herantreten und wasche sie mit Wasser. Sodann nimm die Kleider, bekleide Aaron mit dem Leibrock, dem Obergewand zum Schulterkleid, dem Schulterkleid und der Tasche und binde ihm die Binde des Schulterkleids um, setze ihm den Kopfbund auf das Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund. Sodann nimm das Salböl, gieße es ihm aufs Haupt und salbe ihn so. Seine Söhne aber lass herzutreten, bekleide sie mit Leibröcken, umgurte sie mit einem Gürtel und setze ihnen Mützen auf, damit ihnen das Priesteramt zustehe kraft einer für alle Zeiten geltenden Ordnung. Sodann sollst du Aaron und seinen Söhnen die Hand füllen. Und zwar sollst du den Fahn Herzog bringen vor das Offenbarungszelt, damit Aaron und seine Söhne auf den Kopf des Fahn die Hand aufstemmen. Sodann schlachte den Fahn vor Jahwe, am Eingang zum Offenbarungszelte, nimm etwas von dem Blute des Fahn und streiche es mit dem Finger an die Hörner des Altars, das ganze übrige Blut aber gieße am Altar auf den Boden. Sodann nimm alles Fett, welches die Eingeweide bedeckt, und das Anhängsel an der Leber, dazu die beiden Nieren samt dem Fett an ihnen und lass es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Das Fleisch des Fahn aber, sein Fell und seinen Mist sollst du außerhalb des Lagers verbrennen, ein Sündopfer ist es. Sodann bringe den einen Widder, damit Aaron und seine Söhne auf den Kopf des Widders die Hand aufstemmen. Sodann schlachte den Widder, nimm sein Blut und sprenge es ringsum an den Altar. Den Widder selbst aber zerlege in seine Teile, wasche seine Eingeweide und seine Beine und lege sie zu seinen übrigen Stücken und zu seinem Kopfe. Sodann lass den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen, ein Brandopfer für Jahwe ist es, ein lieblicher Geruch, ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer. Sodann bringe den anderen Widder, damit Aaron und seine Söhne auf den Kopf des Widders die Hand aufstemmen, alsdann schlachte den Widder, nimm etwas von seinem Blut und streiche es an das rechte Ohrläppchen Aarons und an das rechte Ohrläppchen seiner Söhne, an ihren rechten Daumen und an ihre rechte große Zehe, das übrige Blut sprenge ringsum an den Altar. Sodann nimm etwas von dem Blute, das auf dem Altar ist, sowie von dem Salböl und sprenge es auf Aaron und seine Kleider, sowie auf seine Söhne und ihre Kleider, damit er und seine Kleider, sowie seine Söhne und ihre Kleider geheiligt seien. Sodann nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz samt dem Fett, welches die Eingeweide bedeckt, das Anhängsel an der Leber und die beiden Nieren samt dem Fett an ihnen, dazu die rechte Keule, denn ein Einsetzungswidder ist es, ferner einen Leibbrot, einen mit Öl angemachten Brotkuchen und einen Fladen aus dem Korbe mit dem Ungesäuerten, der vor Jahwe steht, und gib dies alles Aaron und seinen Söhnen in die Hände und webe es als Webe vor Jahwe. Sodann nimm es ihnen aus den Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen zum lieblichen Geruch vor Jahwe, ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer ist es. Sodann nimm die Brust von dem Einsetzungswidder Aarons und webe sie als Webe vor Jahwe, dann soll sie dir als Anteil zufallen. So sollst du die Webebrust, welche gewebt, und die Hebekeule, welche als Hebe weggenommen wurde von dem Einsetzungswidder Aarons und seiner Söhne, für etwas Geweihtes erklären, sie sollen Aaron und seinen Söhnen zufallen kraft einer den Israeliten für alle Zeit auferlegten Verpflichtung. Denn ein Hebeopfer ist es, und als Hebeopfer soll es von den Israeliten abgegeben werden von ihren Heilsopfern, als ihr Hebeopfer an Jahwe. Die heiligen Kleider Aarons aber sollen nachmals auf seine Söhne übergehen, damit man sie darin salbe und ihnen die Hand fülle. 7 Tage hindurch soll sie derjenige seiner Söhne anziehen, welcher an seiner Stadt Priester wird, der in das Offenbarungszelt hineingehen wird, um den Dienst im Heiligtume zu verrichten. Den Einsetzungswidder aber sollst du nehmen und sein Fleisch an heiliger Stätte kochen. Und Aaron und seine Söhne sollen das Fleisch des Widders samt dem Brote, welches im Korbe ist, am Eingange zum Offenbarungszelte verzehren. Das, womit Sühne vollzogen wurde, als man ihnen die Hand füllte und sie weihte, sollen sie verzehren, ein Fremder aber darf nicht davon essen, denn es ist heilig. Und wenn von dem Fleische des Einsetzungsopfers oder von dem Brote etwas übrig bleibt bis zum Morgen, so sollst du das Übriggebliebene mit Feuer verbrennen, es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen verfahren, ganz wie ich dir befohlen habe, 7 Tage hindurch sollst du ihnen die Hand füllen und sollst für jeden Tag einen Sündopferfahren herrichten zum Vollzuge der Sühne und sollst den Altar entzündigen, indem du die Sühnehandlungen an ihm vollziehst, und sollst ihn salben, um ihn zu weihen. 7 Tage lang sollst du die Sühnehandlungen an dem Altar vollziehen, um ihn zu weihen, so wird der Altar hochheilig werden, jeder, der den Altar berührt, ist dem Heiligtume verfallen. Folgendes aber sollst du auf dem Altar herrichten, Tag für Tag 2 einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten und das andere Lamm sollst du gegen Abend herrichten. Und 1/10 Feinmehl, das mit 1/4 hin Öl aus zerstoßenen Oliven gemengt ist, sowie 1 Trankopfer, bestehend in 1/4 hin Wein, soll zu dem einen Lamme kommen. Das andere Lamm aber sollst du gegen Abend herrichten, in Betreff des Speisopfers und Trankopfers sollst du dabei verfahren, wie am Morgen, zu einem lieblichen Geruch, als eine Jahwe dargebrachte Feuerspeise, als euer regelmäßiges Brandopfer von Geschlecht zu Geschlecht, am Eingange zum Offenbarungszelte vor Jahwe, wo selbst ich mich dir offenbaren werde, indem ich da selbst mit dir rede. Und ich werde mich da selbst den Israeliten offenbaren, und es soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. So will ich das Offenbarungszelt und den Altar weihen, auch Aaron und seine Söhne will ich weihen, damit sie mir Priesterdienst tun. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, so sollen sie dann erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, der sie weggeführt hat aus Ägypten, um unter ihnen zu wohnen, ich, Jahwe, ihr Gott.